Hörverstehen Teil 2. Sie hören ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55, markieren Sie plus gleich richtig und minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Willkommen bei Radio Bayern. Schön, dass Sie heute Morgen mit dabei sind. Wir begleiten Sie mit frischer Musik, guter Stimmung und spannenden Geschichten durch den Tag. Freuen Sie sich auf inspirierende Einblicke, interessante Gäste und die besten Disco-Hits, die für extra Energie sorgen. Egal ob daheim, unterwegs oder im Büro, wir bringen Ihnen die Sonne direkt ins Ohr. Tanzen Sie mit, genießen Sie den Augenblick und bleiben Sie dran. Radio Bayern sorgt für Ihre Portion gute Laune. Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch bei Radio Bayern. Bei mir ist heute Frau Schenk, die eine moderne Jugendherberge leitet. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für die Einladung. Es ist immer spannend, ein bisschen aus meinem Alltag zu erzählen. Gleich zu Beginn ist mir aufgefallen, Ihre kurzen blondierten Haare sind wirklich ein Hingucker. Ist das schon immer Ihr Stil gewesen? Oh, danke. Tatsächlich habe ich meine Haare schon seit ein paar Jahren so. Am Anfang war es ein Experiment. Aber inzwischen gehört diese Frisur zu mir. Sogar meine Nichte sagt, ich sehe damit viel jünger aus. Und es macht morgens weniger Arbeit. Das ist auch nicht zu unterschätzen. In manchen Artikeln habe ich gelesen, Ihr Name sei Angie. Ist es eigentlich Ihr Künstlername oder gibt es da eine Geschichte? Haha, nee, das ist wirklich nur ein Spitzname. Früher, als ich noch in einer Theatergruppe gespielt habe, nannten mich alle Angie. Im Alltag und besonders in der Jugendherberge bin ich einfach Frau Schenk. Das klingt vielleicht weniger spannend, aber so ist es eben. Wie lange leben Sie eigentlich schon in Bayern? Ich hatte irgendwo gelesen, es seien schon über 2 Jahre. Nein, so lange ist es tatsächlich noch nicht. Ich bin vor ungefähr 1,5 Jahren hierher gezogen. Vorher habe ich in Norddeutschland gewohnt. Das war schon ein Kulturschock. Aber jetzt fühle ich mich hier richtig wohl. Die Menschen sind freundlich, die Landschaft ist wunderschön und die Arbeit in der Jugendherberge macht wirklich Spaß. Erinnern Sie sich noch an Ihre eigenen Erlebnisse mit Jugendherbergen? Ich weiß noch, wie das damals war. Die großen Schlafsäle, das bunte Treiben. Oh ja, daran erinnere ich mich noch gut. Ich war das erste Mal mit 12 Jahren in einer Jugendherberge. Es gab riesige Schlafräume, manchmal mehr als 10 Betten. Das war für mich als schüchternes Mädchen ziemlich aufregend, aber auch anstrengend, weil es nachts nie wirklich leise war. Es hat mir aber auch geholfen, selbstständiger zu werden. Trotzdem habe ich mir damals geschworen, wenn ich mal eine eigene Jugendherberge leite, sollen sich alle wohl und sicher fühlen. Wie sieht das denn heute bei Ihnen aus? Gibt's noch diese großen Schlafsäle? Die meiste Zeit versuchen wir, kleinere Zimmer anzubieten. Viele Gäste schätzen mehr Privatsphäre. Wir haben zwar noch einen größeren Raum für Gruppen, aber das kommt selten vor. Wenn Schulklassen oder Vereine kommen, reservieren wir manchmal das große Zimmer. Aber auch dann achten wir darauf, dass sich niemand eingeengt fühlt. Thema Geschlechtertrennung. Wird bei Ihnen darauf geachtet, dass Mädchen und Jungen getrennt schlafen? Besonders bei Schulklassen ist das sehr wichtig. Wir sprechen im Voraus mit den Lehrern ab, wie die Zimmer verteilt werden. Die Mädchen und Jungen schlafen in getrennten Räumen. Und manchmal gibt es auch Wünsche für Einzelzimmer, gerade für Lehrkräfte. Bei anderen Gästen sind wir da flexibler, da geht es mehr um die persönlichen Vorlieben oder Freundeskreise. Kommen wir zum Essen. Können Ihre Gäste spezielle Wünsche äußern oder gibt's ein festes Menü? Wir legen großen Wert darauf, dass sich alle wohlfühlen, auch beim Essen. Unsere Küche bereitet auf Wunsch vegetarische oder vegane Gerichte zu. Wir achten auf Allergien und gehen gern auf persönliche Wünsche ein. Vor einiger Zeit hatten wir eine Gruppe aus Indien zu Gast. Für sie haben wir einige Gerichte angepasst. Das kam sehr gut an. Mir ist wichtig, dass niemand das Gefühl hat, auf etwas verzichten zu müssen. Gibt es bestimmte Gästegruppen, mit denen Sie besonders gute Erfahrungen gemacht haben? Ja, vor allem Schulklassen aus ländlichen Gegenden sind meistens sehr unkompliziert. Sie genießen die Zeit, entdecken die Stadt und machen selten Probleme. Manchmal bringen sie sogar regionale Spezialitäten mit und alle probieren gemeinsam. Das sorgt für eine tolle Stimmung. Natürlich ist jede Gruppe anders, aber mit diesen Jugendlichen habe ich fast immer positive Erlebnisse gemacht. Haben Sie in Ihrem Freizeitprogramm eigentlich auch Reiten im Angebot? Das wäre doch typisch für Bayern. Reiten bieten wir leider nicht an. Der nächste Hof ist zu weit weg. Stattdessen gibt es bei uns viele andere Aktivitäten. Wir organisieren Wanderungen, machen Fahrradtouren oder spielen Volleyball im Garten. Und manchmal veranstalten wir einen Grillabend. Das kommt bei allen Gästen gut an. Und nun noch eine persönliche Frage. Wie sieht es mit Ihrer Dienstwohnung aus? Manche sagen, dass es in Bayern richtig teuer werden kann. Oft ist von 800 Euro im Monat die Rede. Das stimmt zum Glück bei mir nicht. Die Dienstwohnung ist für Angestellte der Jugendherberge deutlich günstiger. Ich müsste niemals 800 Euro zahlen. Das wäre auch gar nicht machbar. Es ist wirklich ein Vorteil, dass mein Arbeitgeber mich da unterstützt. Das klingt alles sehr spannend und sympathisch, Frau Schenk. Was würden Sie abschließend anderen empfehlen, die vielleicht überlegen, in einer Jugendherberge zu übernachten? Ich würde sagen, Offenheit und Neugier lohnen sich immer. In einer Jugendherberge lernt man Menschen aus aller Welt kennen, erlebt kleine Abenteuer und nimmt neue Eindrücke mit nach Hause. Und keine Sorge, auch Erwachsene sind bei uns herzlich willkommen. Vielen Dank, Frau Schenk, für das interessante Gespräch. Es war sehr aufschlussreich. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.